From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 36 der Impro World News, dem Podcast, der sich nachrichtentechnisch mit der Impro-Welt beschäftigt. Heute wieder aus Berlin und auf der anderen Seite der Skype-Leitung begrüße ich Makro. Hallo Makro. Hallo Thomas. Ja, worum geht's denn heute? Was ist unser Hauptthema? Wir haben uns ein Festival gewählt, mal was Neues. Und zwar die Impronale in Halle. Du warst ja jetzt erst gewesen. Ich war auch schon ein, zwei, drei, vier Mal auf der Impronale. Und wir wollen mal ein bisschen darüber reden. Was ist das für ein Festival? Worum geht's da? Was ist das Besondere vielleicht auch? Und ja, euch vielleicht auch Geschmack auf mehr zu machen, dass ihr vielleicht auch mal nach Halle fahrt und an der Impronale teilnimmt. Makro, wie war deine 2013er Impronale gewesen? Also die 2013er war, wie auch schon die 2012er, sehr schön. Ich finde, die Impronale ist so ein kleines, persönlicheres Festival. Also da ist man irgendwie enger zusammen, sowohl mit den Machern wie auch mit den anderen Teilnehmern, und finde das ausgesprochen reizvoll. Es findet ja immer so Anfang Dezember rum statt. Also es ist ein Winterfestival. Und Halle kann da nochmal schon verschneit sein, so wie im letzten Jahr. Also da war es richtig verschneit. Oh ja. Dieses Jahr nicht. Ja, ist ja auch eine kleine, süße, reizvolle Stadt. So klein relativ. Also ist nicht richtig klein. Die ist schon eine ziemlich ausgewachsene Stadt. Aber auf jeden Fall süß. Und ja, da gab es 4 Tage. Also es fängt immer donnerstags an, geht bis sonntags. Und am Donnerstag ist so Anreise und erste Shows. Workshops gibt es dann Freitag und Samstag. Dann gibt es auch da abends Shows. Und Sonntag gibt es die Werkschau der einzelnen Workshops und dann Abreise. Genau. So, ich glaube, das ist so das feste Programm, was immer passiert. Das ist das feste Programm, um das sich alles sozusagen herum gruppiert. Und die Impronale kann man eigentlich in 2 große Teile teilen. Der eine Teil ist der Teil des Workshops, also dass da Leute kommen und eben bei Trainern internationalen Workshops machen. Du hast ja auch dieses Jahr einen Workshop gemacht. Oder ich letztes Jahr auch einen mitgemacht. Und dann gibt es aber nebenbei noch den Impro-Kal, das ist sozusagen der Wettbewerb des Festivals, in dem Impro-Gruppen weltweit mit neuen Formaten, also mit interessanten Impro-Formaten eingeladen werden und die abends präsentieren. Und da gibt es dann auch eine Publikumsentscheidung, welches Format, welche Gruppe den Impro-Kal mitnehmen darf. Genau. Das fiel im letzten Jahr aus, aufgrund von Verstrickungen, aber dieses Jahr fand es wieder statt. Da waren dann 4 Gruppen, die, glaube ich, diesmal vorher ausgewählt wurden vom Festival. Das ist, glaube ich, die letzten 3 Jahre schon so gewesen, dass das Festival eigentlich nur noch selbst ausgewählt hat und keine Bewerbung mehr entgegennahm. Also ich war zweimal auf der Impronale mit Formaten. Wir hatten uns beworben. Einmal mit meinem Kollegen Lars noch, mit Zwiebelfisch, mit einem Format mit Zeichner, und einmal mit dem Theater und Probe, da haben wir ein Format im Beatles Museum gemacht, also Impro und Experte sozusagen. Das könnte dir auch bekannt vorkommen. Ja, ich kann mir so etwa vorstellen, in welche Richtung es gehen könnte. Sehr gut. Ja, also dieses Jahr waren 4 Teilnehmer an dem Impro-Kal dabei. Das war aus Frankreich Combats Absurd, dann aus Slowenien das Kollektiv Narobov, dann so eine Mischgruppe aus Nadine Antler und Norbert Deeg, die von den Kaktussen sind, und Ben Hartwig, der weiß ich gar nicht, irgendwo in Köln in einer Gruppe spielt und aktuell auch mit der Springmaus tourt, auf jeden Fall. Ja. Und dann als viertes war die Steife Brise, die gleichzeitig noch die Workshop-Teilnehmer von ihrem Zombie-Workshop mit auf die Bühne geholt haben. Also da waren 5 Spieler der Brise plus nochmal 10 Workshop-Teilnehmer, die dann da so ein Riesenensemble gestellt haben. Ja, los ging es am ersten Abend noch mit Inbal Lori aus Israel, die ein Solo-Stück eine Stunde gezeigt hat. Thoughts About Life hieß das, das auch zum Impro-Festival nach Berlin kommt im März. Sehr beeindruckend. Also sehr schönes Solo. Und dann gab es da so eine gemischte WG-formatige Sache als zweites am Donnerstag, beide eben außer Konkurrenz. Das war mäßig. Ja, gut, also, aber das finde ich auch, das ist natürlich ein Punkt. Wir haben auch letztes Jahr Formate gesehen, wo wir gesagt haben, ja, waren wir nicht so überzeugt, aber es sind halt zwei Sachen, die immer dazukommen. Das eine ist natürlich, es ist improvisiert, also da ist auch mal ein Abend schlecht oder vielleicht nicht so brillant, wie man gerne hätte. Und ich finde aber gerade schön, neue Formate zu sehen, weil das, ich fand, immer sehr inspirierend war, auch für die eigene Weiterarbeit, so ein bisschen zu sehen, dass Impro halt sehr viel mehr kann als ja, eine klassische Show-Szene und dann wieder weg, sondern dass man doch sehr viel da noch involvieren kann. Das ist eigentlich das Faszinierende, was ich immer an dem Impro-Karl so schätze, ja. Ja, genau. Also ich habe da auch so ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ah ja, das sind wirklich frische, neue Ansätze. Ja, und dann gab es aber auch welche, die eher klassisch orientiert waren, sage ich mal. Also Naborov zum Beispiel hat sehr theatral das Ganze gesetzt. Mit schönem Lichteinsatz, schönem visuellen Anfang. Dann lief sich das aber so ein bisschen tot. Die waren alle eine Stunde oder ein bisschen über eine Stunde lang, ohne Pause. Und für das Format zum Beispiel war das einfach zu lange. Das hat sich dann zu sehr immer wiederholt in Schleifen. Da gab es dann nicht so eine Entwicklung. Also das ist dann halt auch vielleicht manchmal schwierig, dass die dann so eine Zeitvorgaben bekommen, die vielleicht gar nicht zwingend zu dem Format passen müssen. Ja, aber ich finde auf der anderen Seite auch, es sind ja, sag mal, das Publikum des Impro-Karls sind zu 80% Impro-Spieler, also die Leute, die in den Workshops sitzen. Und denen kann man auch mal was Schwieriges zumuten, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Also das war auch nicht der Kritikpunkt. Also der, sondern dass einfach die Choreografie des Stückes einfach auf eine kürzere Spanne, glaube ich, seine optimale Entfaltung zeigt. Und dadurch, dass die halt in so einem Abend-Show-Raster sind und das spielen müssen, hat es denen, glaube ich, von der Zeitaufteilung einfach nicht gut getan. Ja. Na, ich finde, was mir so ein bisschen fehlt vielleicht, das ist aber eine wirklich kleine Kritik, eine stärkere Diskussion um die Formate. Also ich glaube, das wäre auch für manche der Gruppen nochmal interessant, weil manche Formate auch neu sind, noch ein bisschen Arbeit, noch ein bisschen Entwicklungspotenzial haben, und da wäre vielleicht für manche Gruppen eine Nachbesprechung oder so nochmal interessant, aber ich weiß nicht, wo da wieder das sozusagen gesehen würde von den Gruppen, ob die sich so einer Auseinandersetzung stellen würden. Aber zumindest so eine Fragestunde oder so. Ich weiß, dass es in Sarnen, in dem Schweizer Festival, auf jeden Fall so ein Formatlabor gibt, wo man sein Format spielt, aber auch später nochmal, ich glaube einen Tag später, nochmal intensiv Feedback kriegt und eventuell noch weitere Diskussionen dazu und was man noch machen könnte. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, ne, ich war ja letztes Jahr, also dieses Jahr in Sarnen, und Ja, ich fand diese Nachbesprechung eben sehr, sehr fruchtbar für unser Format, weil wir hatten uns mit einem Format beworben und es gab sehr viele Ideen dazu. Also von, ja, ist Geschmackssache bis hin zu echt interessanten Veränderungen oder Formen, die man da noch einbringen konnte. Deswegen genau aus dieser Idee heraus würde ich auch sagen, dass es vielleicht für viele Gruppen spannend wäre, so eine Diskussion zu haben. Also gerade Sahnen hat das gut gezeigt, ja. Ja, dann fand ich auch noch interessant, dass Combat Absurd, die dann auch gewonnen haben, meinten tatsächlich, dass sie das Format, was sie gezeigt haben, überhaupt nicht zu Hause spielen in Frankreich, sondern es wäre ein reines Festivalformat. Ist überhaupt eine interessante Tendenz, dass man sowas macht, dass man sagt, ja, es wird wahrscheinlich für ein normales Publikum nicht funktionieren, aber für Impro-Publikum schon sehr gut. Was ich wieder ein bisschen schade finde, ne? Weil man da ja, ja, natürlich gerade, sie wagen sich ja da auch an den bekannten Autoren heran oder zumindest auch an den Theatertheoretiker, wenn man es mal genau betrachtet, also Ionesco, der ja versucht hat, auch so das Theater aufzuwühlen. Und das wäre natürlich, ich glaube schon, dass das für ein Publikum auch interessant ist. Also der Kampf sollte von einer Impro-Gruppe nicht aufgegeben werden, meines Erachtens nach. Das war auch sehr, sehr theatral. Da war wenig Entertainment-Comedy-Anteil, sondern es war sehr bildhafte, theatrale Sprache, sehr eindrücklich, also tolles Spiel, wirklich sehr beeindruckendes Stück, aber nichts, was man so als Normalbürger mit Impro eventuell verbinden würde, wenn man überhaupt Impro denn kennt. Ja. Und ja, spannend. Ja. Na gut, ich meine, gerade das finde ich die schöne Mischung an Halle. Also wer da hinfährt und einen Workshop hat, der ist halt tagsüber beschäftigt, der versucht sich selber zu stärken und zu verbessern und arbeitet an Dingen, die ihn vielleicht interessieren. Und abends hat man dann noch den Input von wirklich teilweise sehr experimentellen, sehr inspirierenden Formaten. Also von daher finde ich das, glaube ich, als Mischung sehr gut. Es ist natürlich so, und das sage ich jetzt mal so ganz böse, es sind aber auch ein bisschen, gerade in diesem Jahr sieht man es wieder, die üblichen Verdächtigen, oder? Wie siehst du das? Also so, wir Berliner sind ja mit Impro-Reisenden auf den Workshops dieser Welt ja ziemlich gesegnet. Es kommen ja sehr viele hierher, also durch die Gorillas oder so, bei uns vorbei. Und wir haben sie alle schon gesehen hier in Berlin, oder? Na, ich glaube, dass es generell so ein Thema in Deutschland ist. Also, dass ein neues Impro-Format dann auf Reise geht und dann, wenn es dann in diese Festival-Rotation kommt, dann ist es halt überall. Also, im letzten Jahr war es halt diese Jukebox, die dann in Würzburg und in Halle und glaube auch nochmal in Zürich und sonst wo überall war. Und in dem Jahr ist es so ein bisschen the Show of the Dead, die überall gezeigt wird, die aber auch beide Formate einfach sehr cool sind und sehr sehenswert. Aber es ist schon seltsam, dass es dann immer so ein Stück gibt. Und ja, die Combat Absurd sind so Dauergäste und Inbalori ist sicherlich auch so ein Dauergast. Ja, aber auch die Gruppen. Also ich sag mal so, ich habe manchmal so das Gefühl, dass nur bestimmte Gruppen auch neue Formate entwickeln würden. Also Steife Prise, nichts gegen Formate, die sind toll, ja. Und auch, ich finde auch, dass Naborov wirklich tolle Sachen macht und tolle Formate an den Tag legt. Aber es ist für mich dieses Jahr keine Entdeckung dabei gewesen. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist keine Gruppe dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, und auch kaum ein Spieler, wo ich sage, die hätte ich noch nicht gesehen. Also, wenn ich mir so die Besetzungslisten angucke, ich kenne die alle. Ja. Und also ich finde halt, die Impronale hat sich da ein bisschen verändert. Also am Anfang konnte man sich halt bewerben mit Formaten. Und da sind auch mal Formate durchgefallen. Also ich habe in den ersten zwei Impronalen, die ich gesehen habe, auch Sachen gesehen, wo ich so dachte, wow, krasse krass daneben so, ja, oder Konzept an dem Abend überhaupt nicht aufgegangen. Aber wenn man so auf Nummer sicher geht und die Sachen holt, die sowieso in der, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, Festival Rotation sind, dann ist halt auch schwer, was Neues sozusagen zu finden, mal was Neues irgendwie auszugraben. Also ich fand halt, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein bisschen alter Mann erzählt vom Krieg ist, aber ich fand halt früher, wo auch immer dieses früher lag, war mehr Risiko in der Impronale. Da waren einfach Sachen dabei, die halt nicht so gut funktioniert haben, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja. Also ich würde mir gern mehr Mut wieder zu unbekannteren Formaten und zu experimentelleren Formen wünschen. Wobei du es ja jetzt irgendwie so ein bisschen an die Personen rangehangen hast. Also weil ich fand jetzt die Formate schon experimentell. Also auch das, was die steife Brise macht, das irgendwie mal im Sinne eines so ein riesen Stage-Musical-artigen Dings zu machen, ist ja was die Improbühne nicht tut normalerweise. Man fast, also mit in Impro gesehen, so nicht sieht. Und wahnsinnig stark ist dadurch. Dann nichts gegen die Formate. Mir geht es wirklich ja, genau, aber das um ist, die also, Leute. Also mir geht es doch um die Leute. Quasi, dass du siehst halt wenig neue Leute. Es hängt, also wenn die alten Hasen gerade auch einen riesen Wurf machen, soll der natürlich auch schon dahin. Also. Aber ich habe, naja, ich habe, ja gut. Aber vielleicht, vielleicht, ich habe gerade so das Gefühl, es werden sozusagen diejenigen, die bekannt sind, denken sich was Neues aus, um wieder in die Festival-Rotation zu kommen. Das sind halt so diese Thema-Festival-Formate. Also das finde ich da eben auch schwierig. Also auch das Naborov-Format war so ein bisschen in der Richtung. Also ich weiß ja, zum Beispiel Steife Prise spielt ja Show of Dead in Berlin, in Hamburg. Doch regelmäßig, ja. Also deswegen. Na, die haben es halt in dem Jahr einfach jetzt aufgelegt und dann spielen sie das, also ich glaube, so dreimal in Hamburg haben sie es gespielt und auf ein paar Festivals so. Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie das halt wirklich so in Regelmäßigkeit auch in Hamburg spielen. Also so hatte ich sie verstanden in der letzten Zusammentreffen mit einem steife Prise Menschen. Was ich gut finde, weil dann wird es ein Format, was eben wirklich auch gespielt wird vor Ort und ja. Dann kriegt so ein Format natürlich auch eine ganz andere Durchdringung, als wenn es eben nur ein Festivalformat ist, weil ich sag mal so, vor normalem Publikum, jetzt sieht man meine Airquotes nicht, ja, aber vor normalem Publikum hat man natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, diese Mischung zwischen Impro und Theaterformat, wie auch immer, auch zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Also, ich weiß es nicht, es ist ich frage mich nur, also man muss es mal beobachten, aber so aus ja. Dem letzten aber Jahr. Aber zum Beispiel genau das Format, was halt Nadine Antler und Ben Hartwig und Norbert Deeg da mitgebracht haben, war extrem traditionelles Impro. Also nicht, dass es nicht gut gespielt war, aber es so in Sachen jetzt Neuformat, weiß ich nicht. Ja, auch zum fand ich, genau, und so, das ist dann, da hängt es halt eher an den Namen als am Format, dass das dahin kommt. Ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, wenn du ein Festival machst und du hast Lust, die Leute wieder einzuladen, die du auch das letzte Mal da hattest, dann machst du das auch. Also ich verstehe auch, dass die Leute von Kaltstadt mit den Leuten, die sie da einladen, auch eine gute Zeit haben wollen und dass das halt auch Spaß macht und so. Und dass man dann, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen mit einlädt, weil die einfach nette Leute sind. Ist auch gar keine Kritik, ja, ist nur einfach, ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht hinaus dem Impokal gut tut, weil ich fände halt schön, wenn er, also wenn dieses Festival halt wirklich tatsächlich mehr und mehr neue Formate einfach zeigt, hervorbringt, weil ich finde, das ist das große Alleinstellungsmerkmal der Impronale, ist genau dieses, wir zeigen explizit neue, ungesehene Impro-Formate. Weil das finde ich wirklich ein Wert für die Teilnehmer der Impronale. Ja. So viel als, genau. Aber ansonsten, was man vielleicht noch sagen kann, das hast du ja kurz erwähnt und ich finde, den Punkt kann ich auch nochmal kräftig stark machen. Es ist halt wirklich ein unglaublich freundliches, familiäres, überschaubares Festival. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern man ist teilweise über die Stadt verteilt, aber das ist alles auf Laufentfernung. Man trifft sich zum Essen, man kennt die Leute, man findet sehr schnell Kontakt. Es macht einfach wirklich Spaß. Also wir haben letztes Jahr zusammen in der Jugendherberge übernachtet und auch das war echt easy, wie ich fand. Ja, also das kann man genau, ich habe mir auch dieses Jahr gleich wieder Jugendherberge gegeben. Also es gibt auch noch die Hoteloption, aber trotzdem sind es nur 3 Spots, wo Leute wohnen. Also da bilden sich dann schon mal so Cluster, wo man einfach die Leute beim Frühstück und so trifft. Dann hat man eben die Workshops, wo man mit anderen Leuten zusammen ist. Dann hat man nochmal diese gemeinsamen Mittag- und Abendessen in so einer zentralen Stelle, in der Mensa da. Und das bringt halt wahnsinnig viel so Kommunikationsanknüpfungspunkte. Das ist extrem einfach, da auch allein hinzufahren und Leute kennenzulernen. Ja, also sehr empfehlenswert. Ich kann es nur jedem raten, mal auf die Impronale zu fahren. Das ist auf jeden Fall, sie ist ein Besuch wert. Ja. Gut, ich denke, wir haben alles gesagt. Oder magst du noch was zur Impronale beitragen? Nö, ansonsten, es gibt einige Berichte auf Impro News, wo man so ein bisschen vielleicht auch einen Eindruck haben kann von diesem Jahr und auch ein Interview nochmal mit 2 der Organisatoren von insgesamt von den 4 Hauptorganisatoren. Ja, ich glaube, da hat man so mal so ein ganz schönes Bild. Ja, du also warst, mir hat es extrem gut gefallen dieses Jahr, wie auch im letzten Jahr schon. Du warst sehr fleißig, danke dir, Makro. Ja, nicht nur ich, da haben ja auch andere mitgeschrieben. Das stimmt, ja. Ihr wart sehr fleißig, die ihr da wart. Vielen Dank. Nein, ich finde auch, wir sollten die Impronale im Auge behalten, weil letztes Jahr gab es ja keinen Impro-Kal, weil die Stadt Halle ihre Förderung eingeschränkt hatte. Also auch so ein Festival, was natürlich immer mit den Schwierigkeiten der Finanzierung kämpft. Und ich denke, deswegen ist so viel Aufmerksamkeit, wie die Impronale kriegen kann, hat sie absolut verdient. Und wenn wir was dazu tun können, dann bin ich immer froh, dass wir das auch tun und schreiben und darauf aufmerksam machen und Leute hinschicken und dass sie reich und berühmt werden. Ich da gönne denen das komplett. Zu 100%. Genau. Gut, oder? Ja. Haben wir's. Kommen wir zu Punkt 2, zu unserem jetzt wieder Überblick über, was passiert so die nächste Zeit. Wir gucken so ein bisschen über das Jahresende hinaus oder näher bis Jahresende, ja doch, bisschen hinaus. Kommen wir mal in das Themenfeld Gemischtes. Und da gibt es einen Aufruf nach Genau, Polen. Da ist ein Crowdfunding-Aufruf, der jetzt, glaube ich, noch 2 Tage läuft oder 3 für einen Comedy-Club in Warschau. Da war der Gary Weber von Harry Olli und an und für sich aus Zürich und hat da die Leute kennengelernt, die bauen da eben gerade und es soll halt wirklich eine Theaterbühne werden, wo dann ganz viel Impro auch passiert. Und die Seite ist nur in Polnisch, man kann aber nach ein paar Slotti hinschicken und die versprechen für jeden, der da spendet, wenn der mal in Warschau ist, wird er die beste Zeit seines Lebens da haben. Was auch immer das dann bedeuten wird. Aber da könnt ihr euch dann ja überraschen lassen. Sehr gut. Also Crowdfunding für Comedy Club, das ist auch mal was Tolles. Gut, gehen wir in die Weltnachrichten. Jetzt kommen so ein bisschen die Klassiker. Festivals. Fangen wir an in Toronto. Genau, das ist das Impulse Festival. Das macht das ja auch hier gut bekannte National Theatre of the World. Und da sind dann auch haufenweise Bekannte, die hier in Europa und in Berlin schon unterwegs waren, zu sehen. Unter anderem die Gorillas aus Berlin. Ja. Jakob Bennigan, der ja in Graz im Theater am Bahnhof spielt, ist da aber für das Rapid Fire Theater. Da kommt er auch ursprünglich her. Dann ist da auch das Combat Absurd Dann sind die Dad's Garage und die Crumbs da zu sehen. Auch da kommt der Lee White und René von Dad's Garage machen ja dann auch eine Europa-Tour nächstes Jahr zusammen. Also wer jetzt in Toronto ist, sollte da hingehen, ja? Ja, glaube ich schon. Genau, und das findet sich unter soulpepper.ca/impulse und wie immer findet ihr alle Links, die wir hier aufzählen, in den Shownotes, genau. Es läuft parallel noch ein zweites Festival, ganz in der Nähe von Toronto zumindest, von uns aus gesehen, und zwar in Wisconsin, in Chippewa Valley, noch nie gehört, auch interessant, das Eau Claire Improv Fest. Ja, ich glaube aber auch, dass der Ort das ist, was wir am ehesten noch als interessant nehmen, weil es halt in einem Indianerreservat ist. Aber ansonsten keine großen, hier zumindest bekannten Namen dabei. Was aber nicht heißt, dass es nicht schön sein kann. Genau. Ja, und dann gibt es in Israel, in Tel Aviv, ein Kontakt-Improv-Festival. Und das geht auch fast 3 Wochen lang. Ja, erwähnen wir hier mal mit. Es gibt auch noch in Bremen ebenso ein Kontakt-Impro-Festival. Da sind wir jetzt schon mal in die Dachregion gleich rübergesprungen. Ja, gute Überleitung gemacht. 26.12. bis 1.4., also jetzt hier über Jahreswechsel oder zwischen den Jahren. Ich glaube, die machen auch sogar Silvester irgendwelche Dinge. Also Silvester in Bremen, wer da mal Kontakt-Impro machen will. Wir hatten noch so überlegt, ob das so in unsere Sendung genau passt oder in das Thema Impro-Theater und Kontakt-Impro. Es sind ja eher Nachbarn als jetzt, oder es ist so... Naja, die einen Improvisierer hätten gern mehr Kontakt auf der Bühne, die anderen weniger. Also ich finde es erstmal nicht... Es ist tanzbasiert, oder? Es ist wenig sprachbasiert. Ja, es ist weniger sprachbasiert, es ist viel körperbasiert, aber es ist... auch nicht zwingend tanzbasiert. Also es ist nochmal eine ganz andere Schiene. Ich finde halt, also ich vertrete gerade die Meinung, es stört uns nicht, es mit zu erwähnen. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt uns Kommentare oder Leserpost. Wir würden eure Meinung da gern zuhören, ob ihr was über Kontakt-Impro wissen wollt oder ob es euch da an genügend Kontakt zum Kontakt-Impro fehlt. Liebe Hörerschaft. Wir sind interessiert. Also ich würde ja total gerne tatsächlich mal viel genauer wissen, um was es da geht. Wenn also jemand da ist, der das auch mal ausführlich vielleicht erklären und darlegen kann, wäre ich da auch extrem dankbar. Ja, oder wir müssen mal jemanden interviewen. Das wäre noch die andere Möglichkeit. Ja. Gut, nochmal Harry Olli und Bühnenpolka. Gucken wir mal nach Zürich rüber zu unseren Freunden in die Schweiz. Da sind die am 18.12. auf der Bühne und prügeln sich. Spielen zusammen. Ich glaube, die matchen nicht, sondern die spielen irgendwie zusammen. Langweilig. Gut, geht? Nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Es war nur ein provokativer Zwischenruf, um natürlich alle aufzufordern, dieses Zusammentreffen anzuschauen. Das ist übrigens ein schönes Theater. Ich habe das gesehen in Zürich. Das Theater in der alten Töpferei. Die Töpferei, oder? Ja. Also empfehlenswert für alle, die gern mal ins Impro-Theater wollen. Sehr schön, sehr schön. Schöner Raum. Gut, oder? Noch was zum Dach zu sagen? Ja. Dann steigen wir herab in den Keller, oder auch genannt Berlin. Da machen wir erstmal ein bisschen Eigenwerbung, für mich zumindest. Es gibt einen Western-Workshop. Und zwar mit Stefan Ziron werde ich zusammen im Februar einen Workshop zum Thema Western, Country und Western geben. Also wir wollen uns das Western-Genre mal angucken und eben auch mal die Unterschiede aufzeigen zwischen amerikanischem Western und italienischem und so ein bisschen durch die Zeiten gehen. Also auch ein bisschen, halt, dass man am Ende in der Lage ist, mehr in einem Western zu spielen, außer eine Schwingtür aufzumachen und einen Whisky zu bestellen, weil es gibt da ganz archetypische Geschichten, Stories, Typen und so weiter. Und das Schöne ist, die Zusammenarbeit mit Stefan, das wird eben auch gleich in die Filmmusik mit reingehen und auch in den Western-Gesang. Was singt man denn in einem Western? Was sind die typischen Genre? Wir haben uns auf 2 geeinigt und es wird also auch da um Musik gehen. Also wer so ein bisschen Lust hat, mehr zu machen in einem Western als eine Schwingtür, dem sei dieser Workshop empfohlen. Und bis Weihnachten gibt es noch einen Frühbucherrabatt. So, das war die Werbeeinblendung. Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema Spandau. Das finde ich jetzt da schade. Ich dachte, Marco, du sagst jetzt, nein, wie viel kostet es denn? Mit dir kann man echt keine Commercials machen. Dann gehen wir nach Spandau. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich da deinen Workshop da nicht genügend würdige. Ja, tut mir auch leid. Aber jetzt haben wir ja so drauf rumgehackt, jetzt wissen die Leute ja, dass sie unter improworkshop.com alle Informationen finden. Gut, Spandau. Machen die auch Western? Da scheint es ein neues Zentrum zu entstehen, denn sowohl im Profil, die spielen da das Weihnachtsspecial am 21.12. und die Spielunken, die etwas andere Weihnachtsgeschichte, am 23.12. Also auch beides dann noch so weihnachtlich angehauchte Impro-Idee. Keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, dass sie da so einen schönen alten Weihnachtsmarkt haben oder wie das kommt, aber spannend auch. Vielleicht liegt an der Zeit, oder? Möglicherweise auch das. Ne? 21.12., 23.12., da kann man schon an Weihnachten denken, finde ich. Ja, also dafür, dass ja aus der Innenstädter Sicht Spandau ja eher so ein Außenbezirk ist, ist das schon erstaunlich viel. Oder wie die Spandauer sagen, eine selbstständige Stadt, die mit Berlin überhaupt nichts zu tun hat. Ist ja öfter auch mal im Gespräch, dass Spandau sich wieder abgrenzt und Berlin verlässt. Das ist quasi so das Bayern der Stadtbezirke oder so. Na, ich glaube, aber sie haben jetzt genug Infogruppen, um das auch zu tun, ja? Abzusetzen. Okay, da kommen wir wieder in die Innenstadt zurück. Ins Schlot, genau, in den Keller. Die Gorillas kündigen wir ja normalerweise nicht an, weil es die immer gibt und so, aber dass sie am 24.12., also zu Weihnachten, dafür sorgen, dass man nicht Heiligabend ohne Impro verbringen muss, ist eine Erwähnung wert. Ja, finde ich auch. Also wer sich Weihnachten unterm Tannenbaum lieber nicht streiten möchte, der kann zu den Gorillas in den Schlot und dort andere für sich streiten lassen, oder? Kann man so sagen. Ja. Gut. Dann haben wir noch eine schöne Sache. Am 27.12. gibt es einen Jahresrückblick. Und zwar improvisiert von Foxy Freestyle in der alten Kantine. Das ist ihre Freitagsshow, die sie da spielen. Und ja, sie gucken zurück aufs Jahr. Bietet sich auch an am 27.12. Das bietet sich an. Das machen die Gorillas dann auch. Wie aber auch schon in den Jahren zuvor, nur viel extremer, weil die spielen das fast 10 Tage am Stück, vom 27.12. bis zum 4. Januar, ich glaube einen Tag nicht, im Heimathafen Neukölln, also auch in einem sehr großen Laden, und schauen auch da auf das jeweils individuelle 2013. Also sie fragen die Zuschauer, was denn ihr 2013 war. Deswegen kann man das wahrscheinlich dann auch machen, 10 Tage hintereinander. Ja, na, wir machen das letztlich wieder auch am 29., aber wir machen das halt jeden Monat, deswegen keine Erwähnung wert. Gut, dann haben wir dich noch in der Erwähnung. Das finde ich aber schön, das mache ich gerne. Ich habe auch gestern gerne schon gesagt, ihr spielt als Improbanden Geheime Geständnisse, eine Benefits-Show für die Obdachlosen-Uni in Berlin im Fliegenden Theater. Das heißt, ihr spendet die gesamten Einnahmen, auch das Fliegende Theater hat sich dafür entschieden, an die Obdachlosen-Universität. An die Obdachlosen-Uni. Das ist echt toll und ein wirkliches Jahresgeschenk. Großartig. Ja, also es ist ein tolles Projekt auf jeden Fall, weil die eben sagen auch, Obdachlose sollen ja weiter Chancen bekommen und sich auch weiterbilden können und machen da halt viele tolle Angebote. Und wir wiederum spielen das erste Mal im Fliegenden Theater. Und wir spielen auch das erste Mal unser neues Format, nämlich Geheime Geständnisse. Und dachten uns, da es ja dann so um Weihnachten rum ist, das wäre eine schöne Zeit, da auch noch was Gutes gleich mitzumachen. Guck dir da bei den geheimen Geständnissen aufs Jahr zurück? Nee, wir gucken eigentlich aufs ganze Leben. Also wir hätten gerne von den Leuten echte Geheimnisse. Was kostet denn eigentlich der Eintritt? Du darfst es ja hier in diesem nicht kommerziellen Werbeblock ruhig mal sagen. In dem Fall darf man es sagen, weil das geht ja tatsächlich komplett dann alles an die Uni. Das sind 9 Euro und 7 Euro für Ermäßigte. Ah, okay, das ist ja sogar moderat. Also geht viel hin mit Freunden, damit da auch was zusammenkommt. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Und das war's, oder? Das war's. Mal sehen, ob wir zwischen den Jahren noch eine Folge hinkriegen. Wahrscheinlich, aber weiß ich nicht. Machen wir noch einen Jahresrückblick? Impro World News? Ja, einen Jahresrückblick könnte man schon machen. Dinge, die kein Mensch braucht. Jahresrückblicke. Aber gut. Wenn nicht, dann wünschen wir euch einen... Wir könnten ja einen Jahresausblick machen. Oh, für 2014. Ja. Oder wir machen was ich ausgesprochen schwierig finde im Impro-Bereich. Ja, da kommt es immer zu spontanen Änderungen. Aber vielleicht schaffen wir es zwischen den Jahren tatsächlich noch zu einer Folge. Mal gucken. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten. Guten Rutsch, oder? Doch, das wünschen wir schon. Und wir wünschen euch Hals und Beinbruch, wenn ihr denn auf der Bühne seid. Toi, toi, toi. Gute Premieren, gute Uraufführungen. Und wir wünschen euch natürlich auch unseren Standard. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schickt uns Kommentare, schickt uns, wenn ihr was Tolles macht auf der Improbühne, dann kündigen wir das gerne an und Makro, dir gehört wie immer das Ende. Wir wünschen euch noch einen wundervoll improvisierten 2. Dezember oder eine zweite Dezemberhalbzeit. Ciao. Tschüss.